Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohrensausen. Vor 75 Jahren, am 18. August 1933, wurde der Volksempfänger von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels präsentiert. In unserem Beitrag Die Goebbels-Schnauze betrachten wir dieses nahezu perfekte Instrument nationalsozialistischer Propaganda. Außerdem stellen wir Ihnen als Programmtipp die neuen deutschen Alpha-Mädchen vor. Wir wünschen gute Unterhaltung. Die Goebbels-Schnauze. Berlin, 18. August 1933. Der Reichspropagandaminister Joseph Goebbels eröffnet die 10. große deutsche Funkausstellung. Im Mittelpunkt der Funkschau in den Ausstellungshallen am Kaiserdamm steht ein neu entwickelter Radioapparat, der Volksempfänger. Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns, niemandem sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Und keine andere Idee soll hier zu Wort kommen. Zu glauben, dass wieder einmal eine Zeit kommen könnte, wo man alle Parteien, von der Sozialdemokratischen Partei bis zu den Nationalsozialisten, nur die Gelegenheit gäbe, am Rundfunk ihre sogenannten Ideen an das Volk zu bringen. Das ist kindlich. Mit diesen Worten in der typischen Goebbels-Diktion wird klar, was die Nationalsozialisten im Rundfunk sahen. Das allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das sie nicht mehr aus der Hand geben wollten. In seiner Eröffnungsrede auf der Deutschen Funkausstellung sprach Goebbels gar von der achten Großmacht. Und seit dem 30. Januar 1933 wurde der Rundfunk dann auch zielbewusst zum Instrument der nationalsozialistischen Propaganda ausgebaut. Nach der ersten Etappe, der sogenannten Säuberung der Rundfunkanstalten, folgte als zweiter Schritt die Steigerung der Hörerzahl. Auf Druck des für den Rundfunk verantwortlichen Goebbels schlossen sich 28 Hersteller zur Wirtschaftsstelle für Rundfunkapparatefabriken zusammen und verpflichteten sich, den aus einem Ingenieurwettbewerb hervorgegangenen Volksempfänger zu bauen. Der VE-301 und die Goebbels-Schnauze. Entwickelt wurde der Volksempfänger bei der Firma Seibt vom Elektrotechniker Otto Griesing. Die Typenbezeichnung VE-301 verweist auf den 30. Januar, den Tag der Machtübernahme der Nazis. Das Gerät kostete anfänglich staatlich vorgeschriebene 76 Reichsmark und machte den Empfang des Bezirkssenders auf Mittelwelle und des Deutschlandsenders auf der Langwelle möglich. Dank massiver Werbung wurden bis Jahresende 1933 680.000 Stück verkauft. Das Gehäuse bestand aus Bakelit, einem hitzebeständigen Kunststoff, und im Inneren war der VE-301 mit drei Röhren bestückt. Das Gerät war übrigens wirklich günstig. Schließlich wollten die Nazis ihre Propaganda an eine wirklich breite Masse richten, und dafür mussten auch die ärmeren Bevölkerungsschichten ein Radio besitzen. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor, 1932, wurde auf der Funkausstellung das erste Autoradio vorgestellt. Das 15 Kilogramm schwere Auto Super AS5 kostete stolze 465 Reichsmark und das monatliche Durchschnittseinkommen im Deutschen Reich betrug Mitte der 1930er Jahre rund 160 Reichsmark. Anfang 1938 kam dann der deutsche Kleinempfänger DKE-38 auf den Markt. Bis Ende des Jahres wurden 2,5 Millionen Geräte dieses Volksempfängers, der im Volksmund auch Goebbels-Schnauze hieß, abgesetzt. Der Preis? 35 Reichsmark. Insgesamt wurden von den verschiedenen Modellen des Volksempfängers mehrere Millionen Stück verkauft. Musik. Ein Volk, ein Reich, ein Radio. Der Volksempfänger trug entscheidend dazu bei, dass die Hörerzahlen im Dritten Reich stiegen. Von rund 4 Millionen Anfang 1932 auf über 12 Millionen Mitte 1939. Am 1. April 1943 sollen es im sogenannten Großdeutschen Reich 16 Millionen Rundfunkteilnehmer gewesen sein. Diese hörten das nationalsozialistische Einheitsprogramm für das ganze Deutsche Reich und zahlten dafür pro Monat 2 Reichsmark Rundfunkgebühren. Auslandsstationen waren mit diesen Geräten nur schwach zu empfangen. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde der Volksempfänger Informationsquelle Nummer 1 für die deutsche Bevölkerung und zum wichtigsten propagandistischen Instrument der Nazis. Eine regelmäßige Sendung war der Wehrmachtsbericht, in dem die Lage an der Front geschildert wurde. Von der majestätischen Fanfare aus Franz Liszt's Le Prélude eingeleitet, wurden die sogenannten Sondermeldungen mit Stentorstimme hinausposaunt. Sie begannen mit den immer gleichen Worten: Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Und hier wurden da Niederlagen in Siege umgedeutet, militärische Katastrophen verharmlost. Auch die Wunschkonzerte gab es zu hören. Sendungen, die als Band zwischen Heimat und Front gedacht waren. Bekannte deutsche Künstler wie Heinz Rühmann, die pfeifende Ilse Werner oder auch Opernstars wie Peter Anders musizierten für die Soldaten. Über den Volksempfänger erklang Wunschmusik, Glückwünsche zu Geburten und sogenannten Ferntrauungen wurden verlesen und somit die von den Nazis viel zitierte Volks- oder Schicksalsgemeinschaft beschworen. Bis am 9. Mai 1945 der Reichssender Flensburg das Ende aller Kämpfe meldete. Und auch das war über den Volksempfänger zu hören. Ein Volk, ein Reich, ein Radio. Uhr und 3 Minuten. Reichssender Flensburg und die angeschlossenen Sender. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das fast 6-jährige heldenhafte Ringen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen. Diesen Beitrag können Sie auch im Internet unter wissen.de/Volksempfänger nachlesen. Der aktuelle Programmtipp der wissen.de-Redaktion. Ist das die neue Frauenpower? Literatur von und für Frauen erobert in den letzten Wochen die Bestsellerlisten. Da ist in Neue deutsche Mädchen die Rede von Träumen und Kämpfen der Frauen zwischen 20 und 30. In Wir Alpha-Mädchen gehen die Autorinnen der Frage nach, warum Feminismus das Leben schöner macht. Und im Herbst planen junge Frauen ein neues Frauenmagazin, die Popkulturzeitschrift Missy. Das Magazin will auf Modetipps, Schminkhilfen und Diätrezepte verzichten, versprechen die Macherinnen. Über Feuchtgebiete reden wir lieber nicht. Und unsere gute Alice Schwarzer sitzt wieder auf ihrem Chefsessel und schmollt. Aber sehen wir Frauen uns wirklich als Alpha-Mädchen und neue deutsche Mädchen? Wer sind unsere Vorbilder? Wir haben mal die Kolleginnen dazu befragt, welche Frauen wirklich bewundernswert sind. Und das Ergebnis können Sie in unserer Fotostrecke die neuen Heldinnen unter wissen.de/Alpha-Mädchen bewundern. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.